Упражнение 8, страница 122. Sie lernen Russisch. Viele Fachleute in Berlin, Ingenieure, Ärzte, Lehrer und andere besuchen Sprachkurse. Dieter Schulze arbeitet als Elektriker in einem Werk. Morgens arbeitet er, abends lernt er. Dieter lernt Russisch. Er besucht einen Abendkurs. Der Unterricht beginnt um 5 Uhr abends. Die Dozentin Renate Wolf fragt die Studentin. Die Studenten antworten der Dozentin gut. Sie lesen und übersetzen dann einen Text. Ursula versteht das Wort Mietleno nicht. Die Dozentin erklärt Ursula das Wort. Das heißt «не быстро». Ursula versteht jetzt den Satz. «Welche Wörter verstehen Sie noch nicht?», fragt die Dozentin. «Vielen Dank, alles ist klar», antwortet Ursula. «Ich verstehe das Wort «Pismo» nicht», sagt der Student Helmut Baude. «Wer übersetzt dieses Wort?», fragt die Dozentin. «Ich übersetze das Wort», sagt Walter. Das Wort «Pismo» heißt auf Deutsch «der Brief». Walter übersetzt den Satz mit diesem Wort ins Russische. Renate Wolf diktiert die Sätze. Mein Bruder Werner wohnt in Dresden. Werner ist Verkäufer. Er lernt auch Russisch. Mein Bruder spricht schon gut Russisch. Er hilft den Freunden oft. Ich schreibe meinem Bruder oft Briefe. Die Studenten übersetzen die Sätze ins Russische. Dieter Schulze übersetzt die Sätze schnell. Er macht keine Fehler. Seine Antwort gefällt der Dozentin besonders gut. Sie übersetzen die Sätze richtig, Dieter. Ihre Aussprache ist auch gut. Sie arbeiten viel. Übung macht den Meister, sagt die Dozentin.